ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Krimi-Podcast. Jacqueline! Herr Wirk. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr. Hallo? Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich hab's getan. Ich bin in Behandlung. Nein! Was sagen Sie? Ich kann es nicht! Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Kein Mucks. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast mit Radioklassikern, Hörspielbesonderheiten und vergessenen Unterhaltungsproduktionen aus den Archiven. Und mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Frohes neues Jahr und alles Gute. 2025 ist da. Ein Jubiläumsjahr für die ARD, also die Sendegemeinschaft aller heutigen und ehemaligen Landesfunkhäuser. Sie wird 75 Jahre alt und damit auch das Fernsehen. Am 12. Juli 1950 wurde zum Start des deutschen Fernsehens direkt etwas ganz Tolles gesendet. Ein Testbild. Ja, in schönem Schwarz-Weiß. Es hat kaum jemand zuschauen können, aber es ist überliefert, dass wohl das Logo des Nordwestdeutschen Rundfunks zu sehen war. Nordwestdeutscher Rundfunk Köln. Ja, nur zu sehen, zu hören war noch nichts. Aber dieser Testbetrieb lief satte 4 Monate lang. Im November 1950 startete man ein Versuchsprogramm, nur 3 Tage die Woche. Erst 1952 schaffte man eine Art Regelbetrieb, aber erst 5000 Fernsehgeräte waren überhaupt verkauft. Die ersten Sendungen kamen aus den Funkhäusern, die sich vorher um Radioprogramme gekümmert hatten. This is Radio Hamburg, a station of the Allied Military Government. Hier spricht Hamburg. Noch ein Jubiläum. Vor 80 Jahren begann der unabhängige Rundfunk in Deutschland. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gründeten sich im Mai 1945 Radio Hamburg und Radio München. Später kamen die Sender Stuttgart, Freiburg und Koblenz dazu. Radio Hamburg wurde schnell mit Köln und Berlin zum Nordwestdeutschen Rundfunk umgetauft. Auch Radio Bremen kam im selben Jahr dazu. Die einzige Welle, die heute noch so heißt wie bei ihrer Gründung vor 80 Jahren. Radio Frankfurt. Ja, auch Radio Frankfurt wurde 1945 gegründet, unter der Aufsicht der amerikanischen Besatzer. 4 Jahre später übertrugen sie die Verantwortung für ihren Sender, den Deutschen. Und seitdem heißt er, wie heute, Hessischer Rundfunk. Wir schalten um zum Hessischen Rundfunk nach Frankfurt. Und ab 1952 hörte man dort das hier. Hier ist der Frankfurter Wecker. Guten Morgen, guten Morgen. Singe ich nur für dich leise in dein Ohr. Guten Morgen, guten Morgen, rufen wir alle hier im Chor. Der Frankfurter Wecker war eine morgendliche Unterhaltungsshow, die immer vor Publikum stattfand, sei es aus dem HR-Funkhaus oder an schönen Plätzen im Sendegebiet. Dieser Marsch erklang jeden Morgen um 6 und viele konnten schon mitsingen. Schlagerstars und andere Entertainer kamen am laufenden Band, denn diese Frühstückssendung lief von Montag bis Samstag und erhöhte deren Bekanntheit. Willy Berking und das HR-Tanzorchester machten die Musik. Es moderierten Otto Höpfner, Wolf Schmidt, erstaunlicherweise auch Heinz Erhardt und der schon damals mit dem Hessischen Rundfunk verwachsene Heinz Schenk. 15 Jahre lief diese Show und wurde zu einem wichtigen Faktor der persönlichen Tagesplanung. Und genau das gelang auch einem anderen Radiodauerbrenner. Wer war's? Wie geschah's? Was war los? Das Wort hat Kriminalrat Obermoos. Im Mai 1959 erklang auf der Radiowelle des Hessischen Rundfunks erstmals dieser gereimte Vorspann. Kriminalrat Obermoos erzählt, so nannte sich die Kriminalhörspielserie aus Frankfurt. Alle 2 Wochen lief sie, und zwar bis 1970. Jede Folge war kurz und bündig und knifflig. Es ist eine alte kriminalistische Erfahrung, meine Herrschaften, dass jeder Verbrecher bei seiner Tat, und mag er sie noch so schlau ausgedacht haben, einen Fehler macht. Das hier ist Kriminalrat Obermoos, ein erfahrener Ermittler. Die große Schwierigkeit für uns Kriminalisten besteht eben darin, die Fehler der Verbrecher auch zu entdecken. Und darum ging es in jeder der 132 Krimi-Folgen. Was lief falsch? Wer hat gelogen? Da stimmte doch etwas nicht. Heinz Schimmelpfennig spielte diesen Kriminalrat Obermoos. Und Schimmelpfennig war ein Rundfunkveteran, ein Radio-Allstar und Hörspielrekordhalter. Ich bin Rechtsanwalt. Ich gehöre dem Anwaltsbüro Hayes, Black & Hayes in San Francisco an. Ein Telegramm kann die Wahrheit meiner Worte bestätigen. Von 1948 stammt diese Aufnahme aus dem Südwestfunk, eines der ältesten Kriminalhörspiele, das überhaupt erhalten ist. In jedem Fall das älteste mit Heinz Schimmelpfennig. Herr Staatsanwalt, die Zeugin steht zu Ihrer Verfügung. Und wenige Jahre später, 1954, bekommt er eine Rolle in dieser legendären Radiokrimiserie. Mr. Temple? Oh, das ist eine angenehme Überraschung. Ich habe gehört, dass Sie in Oxford sind. Ja, es hat sich rumgesprochen. Es ist der 1. Oktober 1954, 21.30 Uhr. Im NWDR läuft Paul Temple und der Fall Jonathan. Die dritte Folge. Schon einiges ist passiert. Da kommt ein seltsamer Mann ins Spiel. Ich nehme an, Sie haben die Geschichte über Richard Ferguson in der Zeitung gelesen, Mr. Temple? Ja. Stimmt es? In diesem Fortsetzungskrimi geht es um eine mysteriöse Leiche, deren Identität nicht geklärt werden kann. Und Paul Temple und der Chef von Scotland Yard, die haben sich auch schon die Köpfe darüber heiß geredet. Wenn der Tote nicht Richard Ferguson ist, wer ist es dann und warum wurde er ermordet? Wenn Sie mich so fragen, warum wurde Richard Ferguson ermordet? Ja, der Fall ist kompliziert. Mit anderen Worten, Ferguson lebt. Ja. Ja, natürlich. Und der seltsame Mann, der sich Mr. Elliot nennt, hat noch seltsamere Informationen. Sie können ganz offen zu mir sein, Mr. Elliot. Sie müssen wissen, dass ich einen Grund gehabt hätte, den jungen Ferguson umzubringen. Einen sehr triftigen Grund. Sie, Mr. Elliot? Ja. Was für einen Grund? Richard Ferguson hat mich erpresst. Ein Gänsehautmoment, und an denen mangelte es nicht. Die Personen waren Mark Elliot, Heinz Schimmelpfennig, Paul Temple, René Deltgen. Die Paul-Temple-Radio-Krimis nach Francis Durbridge aus den 50ern haben Rundfunkgeschichte geschrieben. Heinz Schimmelpfennig durfte bis 1961 in 7 dieser Serien mitmachen, Fall für Fall in einer anderen Rolle, aber immer als undurchsichtige Verdachtsperson. Ich bin Sergeant Patterson von Scotland Yard. 1959 darf Schimmelpfennig auch mal der Detektiv in Radiokrimis sein. Das hier ist er als Sergeant Patterson aus London. Es ist notwendig, dass wir den Vorgang rekonstruieren, damit ich ein klares Bild gewinne. Ja, hier ist Schimmelpfennig mal der Held eines Hörspiels aus dem Bayerischen Rundfunk. Und im gleichen Jahr ermittelt er, wie gesagt, zum ersten Mal als Obermoos für den Hessischen Rundfunk. Ich bin gespannt, ob Sie auch dahinter kommen werden, wer es war. Denn ich werde Ihnen jetzt den Fall erzählen, aber die Lösung erst nach einer kleinen Pause. Sie sollen nämlich einmal selbst Detektiv spielen und versuchen, die Lösung zu finden. Und jetzt wissen Sie auch, warum diese hessische Radioserie so beliebt war und man unbedingt live dabei sein musste. Kriminalrat Obermoos erzählt, war ein Funk-Krimi-Ratespiel für kluge Köpfe. Der jeweilige Fall wird als Hörspiel präsentiert, dann gibt es eine kleine musikalische Denkpause und schließlich die Auflösung. Aber bitte raten Sie nicht und haben Sie auch nicht nur einen Verdacht. Wir Kriminalisten brauchen Beweise. Ja, und Indizien gibt es genug, keine Sorge. Sie können jetzt gerne miträtseln. Simple Beobachtungsgabe reicht aus. Alle Informationen, die Obermoos und sein Assistent Schultes erhalten, bekommen Sie auch. Der erste von 2 Fällen kommt jetzt. Kriminalrat Obermoos erzählt die Folge 11 von Walter Gerteis. Die Regie hat Heinz-Otto Müller. Ja, meine lieben Hörer, nun sind Sie wieder an der Reihe. Wer war's? Wie geschah's? Was war los? Das Wort hat Kriminalrat Obermoos. Ich muss heute einmal mit meinen Hörern beginnen. 2 von Ihnen haben mir nämlich geschrieben, dass Ihnen an meinen kleinen kriminalistischen Denksportaufgaben etwas aufgefallen sei. In keiner dieser Geschichten sei bisher ein Mord und ein Ermordeter vorgekommen. Das ist richtig. Und das hat auch seinen Grund. Mord, vorbedachter Mord, ist eine abscheuliche Sache. Ich kenne ergraute Kriminalisten, die sich in ihrem Leben niemals an den Anblick eines Ermordeten gewöhnt haben. Das sind gewöhnlich auch jene Männer, die keine Ruhe finden, bis sie den Mörder endlich gefunden und der Gerechtigkeit übergeben haben. Aber heute muss ich doch einmal eine Ausnahme machen. Ich muss heute von einem toten Mann berichten. War es Selbstmord? War es Mord? Nun, Sie sollen die Frage selbst entscheiden. Die Geschichte begann auf einem Polizeirevier. Ich hielt mich dort gerade mit meinem Beamten Schultes auf, als der Anruf kam. Ich sah, wie der Beamte, der das Gespräch entgegennahm, sich 2 Adressen notierte. Ich hörte, wie er sagte... Ja, gut, wir werden sofort einen Beamten hinschicken. Auf Wiederhören. Dann legte der Beamte auf und wandte sich zu mir. Es war ein Herr Federmann. Er hatte einen Anruf von seinem Freund bekommen. Der soll sie am Telefon erschossen haben. Hier in der Kopernikusstraße. Kopernikusstraße? Ja. Das liegt da auf unserem Weg, nicht? Ja, glauben Sie, dass da was dran ist? Nachgucken müssen wir auf jeden Fall. Ja. Welche Nummer denn? 17, Vogt. Kommen Sie mit, Schultes? Jawohl, Herr Kriminalrat. Ein Selbstmord am Telefon? Das klang ja wie ein Roman. Wir hatten nicht weit zu gehen. Dann standen wir vor einem kleinen, stillen Siedlungshäuschen. Und hoffentlich wohnte ein Arzt in der Nähe. Aber wir brauchten keinen Arzt. Das heißt, nur noch den Polizeiarzt. In dem Siedlungshäuschen brannte im ersten Stock Licht. Niemand antwortete. Es war nicht schwer, sich durch ein offenes Fenster Zugang zu verschaffen. Wir gingen in den ersten Stock hinauf und öffneten die Tür, hinter der das Licht brannte. Er scheint tot zu sein. Ja, Vorsicht, nichts berühren. Am Schreibtisch saß ein Mann von etwa 35 Jahren. Sein rechter Arm hing schlaff zur Erde herab. Auf dem Boden lag eine Pistole. Die Jacke des Mannes war zugeknöpft und zeigte eine Einschussstelle. Unter der Jacke trug der Mann eine Weste. Ein dünner Streifen Blut war aus der Wunde gesickert. Der Mann musste sofort tot gewesen sein. Ich wandte mich an den Polizeibeamten, der uns hierher gebracht hatte. Laufen Sie bitte sofort zurück und verständigen Sie die Mordkommission. Der Arzt soll kommen und jemand für Fingerabdrücke. Jawohl. Und die Fotografen nicht vergessen. Jawohl. Mord? Ich weiß nicht, Herr Kriminalrat. Da drüben auf dem Schreibtisch liegt sowas wie ein Abschiedsbrief. Den Zettel meine ich. Was heißt das? Lebt alle wohl, euer Silvester. Sieht komisch aus. Finden Sie nicht? Naja, sieht tatsächlich merkwürdig aus. Was mich im Augenblick mehr interessierte als der Abschiedsbrief, war das Telefon. Der tote Mann hatte offenbar im letzten Augenblick seines Lebens telefoniert. Ich erwähnte schon, dass sein rechter Arm zur Erde herabhing. Sein linker Arm aber ruhte auf dem Schreibtisch. Neben der Hand lag der abgehobene Hörer eines Telefonapparates, der auf dem Schreibtisch stand. Ich neigte mich tief über den Hörer und lauschte in die Muschel. Dann entdeckte ich neben dem Telefon ein offenes Buch auf dem Schreibtisch. Was ist denn das für ein Buch? Berühmte Skitouren im Berner Oberland. Ein Reiseführer. Sieht nach Urlaubsplänen aus. Herr Kommissar? Ja? Hier liegt die Pistole. Ja, lassen Sie sie liegen. Merkwürdig, dass offenbar niemand den Schuss gehört hat. Also so merkwürdig finde ich das noch heutzutage nicht mehr. Draußen ist viel Verkehr. Lassen Sie nur mal im richtigen Augenblick ein Motorrad mit Vollgas vorbeidonnern, dann kann hier im Zimmer ein regelrechter Kugelwechsel stattfinden, ohne dass einer von den Nachbarn was merkt. Ich kniete nieder und neigte mich über die Pistole, als plötzlich eine Stimme von der Tür her sagte: Also doch. Das ist ja erschütternd. Schrecklich. Wer sind Sie? Ich heiße Federmann, ich bin Silvesters Freund. Ich hatte bei der Polizei angerufen. Zu spät. Hätte ich ihn nur ernst genommen. Niemals werde ich diesen schrecklichen Augenblick am Telefon vergessen. Welchen schrecklichen Augenblick? Silvester rief mich doch an, als er Selbstmord beging. Ich will nicht mehr, so sagte er ins Telefon. Leb wohl, es ist zu Ende. Dann knallte der Schuss. Ich hörte ihn noch stöhnen, dann war alles still. Ich schrie in den Apparat. Keine Antwort mehr. Entsetzlich diese Stille. Ich habe sofort das Polizeirevier angerufen. Sie sagten vorhin, hätte ich ihn nur ernst genommen. Was meinten Sie damit? Ach, ich war doch kurz vorher noch bei Silvester gewesen. Hier in diesem Zimmer, vielleicht vor einer Dreiviertelstunde noch. Wir hatten eine Aussprache. So. Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Es ging um eine Frau, verstehen Sie? Silvester muss sie offenbar viel mehr geliebt haben, als ich ahnen konnte. Aber wir schieden als Freunde, glauben Sie mir. Kopf hoch, Junge, habe ich ihm noch gesagt. Vergiss sie. Ja, du hast recht, sagte er zu mir. Dann ging ich. Alles schien in Ordnung zu sein. Kaum war ich zu Hause angekommen, da klingelte das Telefon. Es war Silvester. Das Weitere wissen Sie. Hat er denn nicht irgendeine letzte Nachricht hinterlassen? Ja, da, den Zettel. Lebt alle wohl, euer Silvester. Sonst nichts. Ja, Es muss ihn plötzlich überwältigt haben, eine Sinnesverwirrung, anders kann ich mir das nicht erklären. Verstehen Sie das? Wussten Sie, dass Ihr Freund eine Pistole hatte? Ist sie das? Ja. Schrecklich. Nein, ich wusste es nicht. Fuhr Ihr Freund gern Ski? Ja, leidenschaftlich gern. Woher wissen Sie das? Nahm er seinen Urlaub im Winter? Ja, meistens. Wieso? Hatte er diesmal schon Reisepläne gemacht? Ich weiß es nicht. Warum fragen Sie? Oh, es ist nicht so wichtig. Ah, da kommen Sie. Herr Federmann, nehmen Sie unten in der Diele Platz. Aber gehen Sie nicht fort, wir werden Sie sicher noch brauchen. Bitte, natürlich. Ich kann es nicht fassen. Damit wandte sich der Mann zur Tür und verschwand. Ich dachte mir nur, wie dumm du doch bist. Am Nachmittag des darauffolgenden Tages brachte mir Schultes das Ergebnis verschiedener Untersuchungen. Aus der Pistole ist ein Schuss abgefeuert worden. Haben Sie inzwischen festgestellt, ob sie dem Toten gehört? Nein, es waren doch keine Fingerabdrücke dran. Das ist doch verdächtig. Beim Abschuss brauchen die Fingerspitzen keinen Abdruck zu hinterlassen. Waren denn Abdrücke am Magazin oder an einzelnen Patronen? Nur sehr verwischt. Und am Telefonapparat? Nur einzelne von Furcht. Am Hörer nur verwischte Stellen. Ja, na dann lassen Sie Federmann überwachen. Ganz unauffällig natürlich. Und bestellen Sie ihn für morgen 9 Uhr. Jawohl, Herr Kriminalrat. Herr Federmann kam Punkt 9 Uhr. Und das Gespräch machte ihm wenig Freude. Ich protestiere entschieden gegen diese Verdächtigung. Ich habe die reine Wahrheit gesagt. Er hat mich angerufen und er hat sich erschossen. Sieht ja wirklich so aus, als wollten Sie behaupten. Ja, das sieht nicht nur so aus, Herr Federmann. Ich behaupte es. Und ich habe die Beweise. Was? Wissen Sie, was unsere Sachverständigen von dem sogenannten Abschiedsbrief festgestellt haben? Woher soll ich das wissen? Eben. Sie haben festgestellt, dass die Schrift zweifellos die Schrift von Silvester Vogt ist. Aber Sie haben weiter festgestellt, dass diese Zeile mindestens vor 3 Monaten von ihm geschrieben worden sein muss. Was wollen Sie damit sagen? Sehr einfach. Dass er sie also nicht vorgestern geschrieben haben kann. Es war der Schluss eines ganz normalen Briefes. Lebt alle wohl, euer Silvester. Irgendjemand hat den Briefschluss einfach abgeschnitten und als letzte Nachricht auf den Schreibtisch gelegt. Plump, sehr plump. Von dem Mörder. Der Mörder? Ja, der Mörder. Das war kein Selbstmord. Sehen Sie noch Ihren toten Freund vor seinem Schreibtisch sitzen? Ja? Der Schuss wurde aus nächster Nähe abgegeben. Die zugeknöpfte Jacke war versenkt, sogar die Weste darunter. Ja, und? Das widerspricht allen Erfahrungen, die man mit Selbstmördern gemacht hat. Kaum jemals erschießt sich ein Mensch durch Kleider hindurch. Es ist wie eine Zwangsvorstellung bei Selbstmördern. Sie müssen die Stelle entblößen, auf die sie die Pistole setzen. Als hätten sie Angst. Ein Rock oder eine Weste könnte den Schuss ablenken. Sehr interessant, wirklich. Und wenn es 1000 Selbstmörder so machen, der 1001. macht es eben anders. Das ist kein Beweis. Vielleicht. Aber es rundet das Bild. Mörder. Ich bin kein Mörder. Ich habe nicht gelogen. Doch, Sie haben gelogen. Sie haben an einer entscheidenden Stelle gelogen. Und wenn das Lüge war, dann war alles Lüge. Sie haben einen Fehler gemacht. Einen unscheinbaren Fehler und doch so schwerwiegend. Was für ein Fehler? Ich ließ ihn zappeln. Er verhedderte sich immer tiefer in Widersprüche. Er begann zu toben. Schließlich gestand er. Ich sagte ihm den Fehler. Tja, aber nun sind eigentlich wieder einmal Sie an der Reihe, meine verehrten Hörer. Welches war der unscheinbare Fehler, den Federmann gemacht hatte? Sie wissen ihn sicher alle, oder? Sie hören jetzt für ein paar Minuten Musik, dann komme ich wieder. Thank you. Nun, welches war der Fehler, den Federmann begangen hatte, als er einen Selbstmord seines Freundes am Telefon vortäuschen wollte? Ich will Sie diesen Fehler noch einmal hören lassen. Sie erinnern sich. Ich neigte mich über den abgehobenen Hörer und lauschte in die Muschel. Das war's. Federmann hatte erzählt, dass er den Selbstmord seines Freundes am Telefon miterlebt habe. Aber wenn Silvester Vogt tatsächlich dieses Gespräch geführt hätte, dann hätte sein Apparat auf dem Schreibtisch mit dem abgehobenen Hörer schweigen müssen. Federmann hatte ja inzwischen auf der anderen Seite der Leitung das Polizeirevier angerufen. Das regelmäßige Klingelzeichen im Hörer neben der Hand des Toten verriet, dass der Hörer zwar abgehoben, aber dass kein Gespräch geführt worden war. Federmann gestand, ich sagte es schon. Es war zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen und er hatte Vogt aus nächster Nähe erschossen. Dann hatte er versucht, einen Selbstmord vorzutäuschen. In einem Punkt hatte er die Wahrheit gesagt. Es ging tatsächlich um eine Frau. Nur lagen die Dinge gerade umgekehrt. Der Glücklichere war der tote Mann am Schreibtisch gewesen. Das war die erste von zwei Folgen der Krimiserie Kriminalrat Obermoos erzählt von Walter Gerteis. Die Personen und ihre Darsteller waren Kriminalrat Obermoos, Heinz Schimmelpfennig, Kriminalbeamter Schultes, Hans Timmerding, Federmann, Robert Seibert und der Polizeibeamte war Hans-Martin Köttenig. Die Regie hatte Heinz-Otto Müller und diese 11. Folge der Serie lief erstmals am 30. September 1959 im Hessischen Rundfunk. Es war schon eine mysteriöse Geschichte. Allerdings, also ich muss sagen, ich bin beim ersten Hören nicht auf die Lösung gekommen, obwohl ich die Eigentümlichkeiten alter Wählscheibentelefone noch gut in Erinnerung habe. Aber irgendwie habe ich über berühmte Skitouren im Berner Oberland nachgedacht und ob dieses Thema wohl ein ganzes Buch füllt. Ich habe mir aber direkt 5 gebucht. Aber warten Sie ab, es wird noch schöner. Meine Damen und Herren, hören Sie nun unser zweites Hörspiel. Wie versprochen kommt jetzt noch ein Obermoos-Hörspiel, natürlich wieder zum Mitraten. Und diesmal können Sie nicht daneben liegen, ganz bestimmt nicht, denn diese Krimi-Folge ist eine Art Ausnahmefall. Der Kriminalrat schult uns, die Hörerinnen und Hörer, in Fehlersuche. Die Geschichte ist fast wie ein Wimmelbild aus trügerischen Spuren. Selbst wenn man blind tippt, wird man recht haben. Eine spektakuläre Verschwörung bahnt sich an und 5 Unmöglichkeiten gilt es zu entdecken. Kriminalrat Obermoos erzählt, die Folge 33 von Walter Gerteis. Die Regie hat wieder Heinz-Otto Müller. Und diesmal gefällt mir die Denkpausenmusik besonders gut. Ja, meine lieben Hörer, nun sind Sie wieder an der Reihe. Wer war's? Wie geschah's? Was war los? Das Wort hat Kriminalrat Obermoos. Es gibt Berufe, in denen man einfach nicht genug lernen und nicht genug wissen kann. Zu diesen Berufen, die im Grunde alles brauchen können, was einen Menschen nur interessiert, gehören zum Beispiel die Journalisten. Dazu gehören aber auch die Kriminalisten. Wer ein guter Kriminalist sein will, der lernt ständig zu. Der sitzt sozusagen sein Leben lang auf der Schulbank. Und niemals weiß er, ob er das, was er heute gelernt und beobachtet hat und was scheinbar gar nichts mit seinem Beruf zu tun hat, nicht morgen schon dringend brauchen kann. Stellen Sie sich, meine verehrten Hörer, einmal vor, dass Sie eine Schule für Kriminalisten besuchen. Und zwar sind Sie im ersten Semester, also sozusagen ABC-Kriminalisten. Ich bin Ihr würdevoller Lehrer, betrete den Hörsaal, danke Ihnen für Ihren Beifall und beginne folgendermaßen. Meine Damen und Herren, ich habe die Absicht, Ihnen heute einmal zur Abwechslung eine Geschichte zu erzählen. Es kommt hierbei weniger auf die Glaubwürdigkeit der Geschichte und schon gar nicht auf ihren literarischen Wert an. Ich verfolge mit ihr einen ganz anderen Zweck. Im Laufe der Geschichte wird sich nämlich ergeben, dass in ihr einiges falsch gemacht wird. Und zwar handelt es sich sowohl um Dinge, die das einfachste kriminalistische Fachwissen betreffen, als auch um Dinge, die mit dem allgemeinen Wissen zu tun haben. Es ist nun Ihre Aufgabe herauszufinden, was nicht stimmt. Wenn Sie wollen, So legen Sie sich Papier und Bleistift hin und notieren Sie sich sogleich, wenn Ihnen etwas auffallen sollte. So, und noch eines. Mir, dem Kriminalrat Obermoos, passieren in dieser Geschichte zwei böse Schnitzer. Umso mehr darf ich Wert auf die Feststellung legen, dass die Geschichte erfunden ist. Achtung, es geht los. Das Wort hat jetzt der Herr Minister. Sie sehen, Herr Kriminalrat, es handelt sich um eine sehr diffizile Aufgabe. Darüber sind Sie sich doch im Klaren. Durchaus, Herr Minister. Unser hoher Gast wird von einem Attentat bedroht. Wer dieser Attentäter ist, wissen wir nicht. Aber die anonyme Warnung, die wir erhielten, ist sehr ernst zu nehmen. Der Attentäter hat nur noch eine einzige Chance. Das ist die Besprechung, die wir in wenigen Minuten haben werden. Ich bitte Sie, an dieser Sitzung teilzunehmen und sorgsam auf jede verdächtige Bewegung oder Äußerung zu achten. Ich verstehe. Es werden nur einige Herren an der Besprechung teilnehmen. Die meisten von Ihnen sind Ihnen bekannt, das heißt mit einer Ausnahme. Der neue Vertreter der Zentralkonföderation ist erst vor einer halben Stunde eingetroffen, ein Dr. Lazenius. Er ist uns allen noch ein Unbekannter. Aber das Empfehlungsschreiben, das er mir vorhin überreichte, ist in den wärmsten Tönen gehalten. Also noch einmal Diskretion und äußerste Vorsicht. Ich muss Ihnen gestehen, ich werde heilfroh sein, wenn diese Sitzung vorbei sein wird. Die Sitzung begann pünktlich. Man versammelte sich im kleinen Konferenzsaal bei gedämpftem Licht in einer mehr privaten Atmosphäre. Prüfend überflog mein Blick das Häuflein Männer vor mir. Nachlässig in seinen Clubsessel gelehnt, saß der Mann, der von politischem Mord bedroht war, daneben der Minister, in weitem Kreise um die beiden, der Staatssekretär, mehrere Botschafter, einige ausländische Vertreter, die ich kannte, und ein schlanker, dunkelhaariger Mann, offenbar Dr. Lazenius. Niemand ahnte in diesem Augenblick, dass der Gegner so rasch zuschlagen werde. Ich freue mich, Sie alle und insbesondere unseren hohen Gast begrüßen zu können. Ebenso Dr. Lazenius von der Zentralkonföderation, der zum ersten Mal an unseren Sitzungen teilnimmt. Sie wissen, dass wir hier Dinge von eminenter Bedeutung für unsere Regierung und unsere Völker zu erörtern haben. Ihr vertraulicher Charakter versteht sich von selbst, das brauche ich nicht besonders. Was ist denn das? Sofortlich! Jemand hatte das Licht ausgeknipst. Dann wurde zweimal geschossen und dann ging das Licht wieder an. Wir alle starrten in eine Richtung, zu dem Clubsessel, in dem unser hoher Gast saß. Er lag fast auf dem Boden und hing gerade nur noch mit den Ellbogen auf den Stuhllehnen. Er lächelte. In der Polsterung über ihm, dort, wo vor wenigen Sekunden sein Kopf gewesen war, sahen wir zwei hässliche kleine Löcher. Als das Licht ausging, hatte er sich geistesgegenwärtig tief in den Sessel sinken lassen. Aber wer hatte geschossen? Alle waren aufgesprungen. Dann wies der Minister auf den Teppich. Dort liegt die Waffe. Bitte nicht berühren. Tatsächlich, auf dem Teppich lag ein Revolver. Der Minister nickte mir zu. Ich hob die Waffe vorsichtig auf. Es war ein kleiner, handlicher, aber gefährlicher Trommelrevolver. Behutsam kontrollierte ich die Trommel. Die Waffe war noch mit 3 Schuss geladen. Ich sah mich um. Dort blinkte noch etwas auf dem Teppich. Ich hob es auf. Es waren 2 leere Patronenhülsen. Aber wer war es gewesen? Ich sagte, ich muss Sie bitten, meine Herren, dieses Zimmer nicht zu verlassen. Der Attentäter befindet sich unter uns. Ich hoffe, dass eine sofortige Untersuchung dieser Waffe auf Fingerabdrücke uns weiterbringen wird. Ich möchte die Bitte des Kriminalrats nachdrücklich unterstreichen. Wir werden die Untersuchung sofort vornehmen lassen. Eine Viertelstunde später hatten wir bereits das Ergebnis. Verblüfft starrte ich auf den Zettel, den mir einer meiner Beamten soeben gebracht hatte. Er kam von unserem Experten für Fingerabdrücke. Dann näherte ich mich dem Minister. Herr Minister, die Untersuchung brachte ein überraschendes Ergebnis. Wieso? Auf dem Revolver befindet sich ein einziger Fingerabdruck und er stammt zweifellos von einer Frau. Von einer Frau? Ja. Hier ist keine Frau. Jemand lachte in unserer Nähe. Rasch drehte ich mich um. War es Dr. Lazenius gewesen? Er machte ein gleichmütiges Gesicht, aber in seinen dunklen Augen glaubte ich Hohn zu lesen. Ich musste mich mit diesem Manne etwas näher befassen, und zwar bald. Ich sprach kurz nach dem abrupten Ende unserer Sitzung mit dem Minister. Dr. Lazenius? Ja. Das lässt sich ohne weiteres machen. Dinieren Sie doch heute mit ihm, in einem kleinen Lokal. Ich werde ihm den Vorschlag machen. Er erwähnte ohne dies, dass er hier niemand kenne. Es wird ihm nur recht sein. Was wissen Sie von diesem Dr. Lazenius? Seine Papiere waren in Ordnung und das Empfehlungsschreiben, ich erwähnte vorhin schon... Ach, kann ich das bitte einmal sehen? Ja, natürlich. Augenblick. Ah, hier ist es. Warten Sie. Ich lese Ihnen die Passage vor. Ja, bitte. Es wird Sie erstaunen, sehr verehrter Herr Minister, dass wir ausgerechnet Dr. Lazenius mit der Vertretung der Zentralkonföderation bei dieser wichtigen Sitzung betraut haben. Dr. Lazenius ist von Beruf eigentlich Arzt. Aber er hat sich mit den Fragen, die uns gestellt sind, so intensiv beschäftigt, dass wir niemand Besseren mit dieser Aufgabe betrauen können. Seine profunden Kenntnisse und seine absolute Verschwiegenheit prädestinieren Dr. Lazenius geradezu für dieses Amt etc. etc. Hier steht noch etwas, was Sie vielleicht interessieren wird. Wir wollen ergänzend noch erwähnen, dass Dr. Lazenius ein Freund der modernen Künste ist, vor allem ein großer Verehrer der Jazzmusik und überdies ein Gourmand, ein Feinschmecker von hohen Graden. Das genügt wohl. Ja, danke sehr. Ja, ich glaube, es genügt. So kam es, dass ich ein wenig später mit Dr. Lazenius durch die Straßen unserer Stadt flanierte und ihn schließlich in ein kleines, elegantes, verschwiegenes Weinrestaurant führte. Meine Beamten wussten natürlich, wohin wir gingen. Wir waren fast die einzigen Gäste. Man servierte uns zunächst einen vorzüglichen Fisch. Rheinwein, Herr Dr. Lazenius? Oh nein, offen gestanden wäre mir ein Burgunder zu dem Fisch lieber. Es ist Ihnen recht, wenn jeder bei seinem Wein bleibt. Aber natürlich. Also, Herr Ober, Burgunder und einen leichten Rheinwein. Sehr wohl. Der Kellner brachte die Weine, füllte die Gläser. Dr. Lazenius hob das Seine. Auf einen guten Erfolg Ihrer Nachforschungen, Herr Kriminalrat. Zum Wohl. Oh, ich bin jetzt ungeschickt. Das schöne Tischtuch. Wein verschütten bedeutet Unglück. Aber wir sind ja nicht abergläubisch, oder? Dr. Lazenius setzte sein Weinglas wieder auf den Tisch. Nachdenklich starrte ich auf den roten Flecken, der sich auf dem weißen Tischtuch vor ihm ausbreitete. Er sah aus wie ein Warnungszeichen, ein Stoppsignal, dieser rote Weinfleck. Wovon musste ich jetzt sprechen? Natürlich von Amerika, von den Südstaaten. Auch wenn alles erfunden war, was ich jetzt von mir erzählte. Waren Sie längere Zeit in den Staaten? Das kann man wohl sagen. Ich wurde ja drüben geboren. Und wo? In einer der interessantesten Städte der Welt, in New Orleans. Damals, als ich noch ein Bub war, da gab es noch Storyville, dieses berühmte und berüchtigte Vergnügungsviertel von New Orleans. Storyville. Mhm. Herr Ober, geben Sie mir bitte noch einmal von dem Fisch hier. Bitte sehr. Ich bin als Junge noch darin herumgelaufen. Dann wurde es ja von der amerikanischen Armee geschlossen und das war dann das Ende von Storyville. So. Aber vergessen Sie den Fisch nicht, der ist vorzüglich. Unterdessen tranchierte auf einem Nebentisch der Kellner Geflügel und servierte uns. Ich hatte kaum ein paar Bissen gegessen, als ich Messer und Gabel fallen ließ und mich schwer atmend zurücklehnte. Nanu, was haben Sie denn? Ist Ihnen nicht wohl? Ach, lassen Sie nur, es. Ich kenne das schon, das... Es geht gleich wieder vorüber. Mein Herz, wissen Sie, das schlägt mir bis zum Hals. Mein Puls muss ja geradezu jagen. Führen Sie doch bitte mal. Gehen Sie her. Und Ruhe, Ruhe, mein Lieber. Ich hielt Dr. Lazenius meine rechte Hand hin. Er nahm sie mit seiner rechten, legte den Daumen auf meinen Puls und sah schweigend zur Decke empor. Er schlägt ein bisschen rascher, ja. Aber es ist weiter nicht schlimm, es scheint vorbeizugehen. Ja, es ist mir auch schon wieder viel besser. Ach. Ihr Puls schlägt jetzt auch schon wieder ganz normal, Sie können beruhigt sein. Vielleicht machen Sie mal eine Zeit lang weniger anstrengenden Dienst. Ja. Und keinen starken Kaffee, keine schwarzen Zigarren. Ich glaube, Sie haben recht, ich bin etwas überanstrengt. Ja, was ist denn, Herr Ober? Entschuldigen Sie vielmals, sind Sie Herr Kriminalrat Obermoos? Ja. Sie werden dringend am Telefon gewünscht. Aha, danke. Sie entschuldigen mich bitte, Herr Dr. Lazenius. Natürlich. Ich ging zum Telefon. Ich konnte von ihm aus unseren Tisch übersehen. Mein Gast schien ganz in die Sezierung des Geflügelbeines auf seinem Teller vertieft zu sein. Ja, hier Obermoos. Hier Schultes, Herr Kriminalrat. Eine wichtige Mitteilung. Ja? Wir haben soeben ein Fernschreiben aus Staßfurt bekommen. In den umliegenden Wäldern hat man dort einen Mann aufgegriffen. Er behauptet, er sei seit 2 Tagen in einer einsamen Hütte gefangen gehalten worden. Es sei ihm gelungen zu fliehen. Er nennt sich Dr. Lazenius. Er hat aber keinen Ausweis bei sich. Interessant. Schultes, nehmen Sie ein oder zwei Mann und kommen Sie umgehend hierher. Jawohl, Herr Kriminalrat. Ich ging zu unserem Tisch zurück. Dr. Lazenius hatte inzwischen die Autopsie des Hühnerbeines beendet. Na, da sind Sie ja wieder. Ich hoffe, es war nichts Ernstes. Im Gegenteil, etwas Erfreuliches. Für Sie. Für mich? Ja, weil Sie Glück haben, mein Lieber. Ihre beiden Schüsse gingen fehl. Und nun stellt sich heraus, dass auch Dr. Lazenius noch lebt. Die ganze Zeit über saß ich vor Ihnen und dachte mir, wehe dir, wenn dem richtigen Lazenius auch nur ein Haar gekrümmt worden ist. Wovon reden Sie nur, um Gottes Willen? Sie können den Vorhang über Ihre kleine Komödie fallen lassen. Der echte Dr. Lazenius ist aufgetaucht. Bleiben Sie ruhig sitzen. Hören Sie, die Hand hier in meiner Rocktasche liegt am Abzug einer Pistole. Und wir wollen doch kein Aufsehen machen, nicht? Nein, das wollen wir nicht. Es war eine hübsche Überraschung für Sie, als Sie jetzt am Telefon hörten, dass es noch einen zweiten Dr. Lazenius gibt. Ich muss Sie leider enttäuschen. Es war keine Überraschung, sondern nur noch eine Bestätigung dafür, was ich mir längst sagte, dass Sie nämlich nicht der echte Dr. Lazenius sein können. So, habe ich meine Rolle wirklich so schlecht gespielt? Das will ich damit nicht sagen. Aber Sie haben Fehler gemacht. Nicht einen und nicht zwei, sondern gleich drei. Und alle drei, seitdem Sie hier an diesem Tische sitzen. Donnerwetter, gleich drei Fehler auf einmal. Könnten Sie mir verraten, was ich falsch gemacht habe? Oh ja, wir haben noch etwas Zeit. Und ich werde mich revanchieren. Sie haben nämlich auch Fehler gemacht, Herr Kriminalrat. Ich? Ja, Sie. Zwei Fehler. Und zwar waren es zwei verheerende Fehler, wie Sie dem blutigsten Anfänger unter den Kriminalisten nicht unterlaufen sollten. Zwei kindische Fehler. So, na dann wollen wir einmal unsere beiderseitigen Erfahrungen austauschen. Wer fängt an? Ich? Gut, meinetwegen. Ich werde Ihnen sagen, welche drei Fehler Sie gemacht haben und Sie sagen mir dann, welches meine beiden Fehler gewesen sind. Geben Sie Acht. Erstens. Ja, meine Damen und Herren, damit bricht die Geschichte zunächst ab. Die Reihe ist nun an Ihnen. Wer von Ihnen weiß die Fehler? Wer alle fünf entdeckt hat, darf sich in die erste Bank setzen. Ich lasse Sie jetzt für ein paar Minuten allein. Ich will Ihnen erzählen, wie mein Gespräch mit dem falschen Dr. Lazenius weiterging. Geben Sie Acht. Ihren ersten Fehler machten Sie beim Fisch, den Sie vorhin aßen. Dr. Lazenius gilt als ein Feinschmecker von hohen Graden. Aber ich glaube, dass kein Feinschmecker zum Fisch einen Rotwein bestellen wird, wie Sie mit Ihrem Burgunder. Hier ist noch der Beweis auf dem Tischtuch, der rote Flecken. Der Kenner hätte Weißwein bestellt. Und zweitens? Das Zweite war, dass Sie meinen Bericht über New Orleans so ganz gleichgültig ließ. Dr. Lazenius ist ein großer Verehrer der Jazzmusik. Wissen Sie aber, was das frühere Vergnügungsviertel von New Orleans, genannt Storyville, gewesen ist? Es war der Geburtsort der Jazzmusik. Es ist das Mekka aller wahren Jazzfreunde. Und wenn nur der Name Storyville fällt, dann spitzen Sie die Ohren, geschweige denn, wenn Sie jemandem gegenüber sitzen, der diese Story will noch zu kennen behauptet. Das passiert einem Jazzfreund bestenfalls einmal im Leben. Ich sehe, man lernt nie aus. Drittens? Das dritte Mal höher passierte Ihnen bei meinem Übelsein. Es war natürlich nur simuliert. Sie fühlten meinen Puls. Tun Sie es bitte nochmal, hier ist meine Hand. Sehen Sie, Sie machen wieder denselben Fehler. Sie fühlen den Puls mit Ihrem Daumen. Aber ich glaube nicht, dass es einen Arzt gibt, der ihn anders als mit seinen Fingerspitzen fühlen wird. Danke, das war lehrreich. Ich gebe es zu. Dafür will ich Ihnen jetzt Ihre beiden Fehler verraten. Kriminalistische Fehler, wie Sie keinem blutigen Anfänger unterlaufen dürften. Sehr interessant. Kommen Sie bitte zur Sache. Sie erinnern sich, ich gab in der Dunkelheit zwei Schüsse ab. Ja. Während ich die Schusswaffe einsteckte, legte ich blitzschnell einen vorbereiteten Revolver auf den Teppich. Mhm. Prompt fielen Sie darauf herein und hielten ihn für die Schusswaffe. Dabei hätten Ihnen die beiden leeren Patronenhülsen, die Sie gleichfalls auf dem Teppich fanden, sagen müssen, dass kein Revolver zu der Tat verwendet wurde. Denn ein Revolver wirft die leeren Patronenhülsen nicht aus. Aha. Es musste eine Pistole gewesen sein, bei der dies automatisch geschieht. Sie hätten die wirkliche Schusswaffe suchen müssen. Sehr gut. Und das Zweite? Das Zweite erheiterte mich so, dass ich mich beinahe verriet. Ich hatte es gar nicht beabsichtigt, aber es kam mir natürlich sehr gelegen. Es war das Gutachten Ihres Fingerabdruckexperten. Sie erinnern sich, er stellte fest, dass auf dem Revolver nur ein einziger Fingerabdruck zu finden sei und der stamme einwandfrei von einer Frau. Aufgrund dieses Gutachtens hätten Sie einen einzigen Entschluss fassen müssen. Und der wäre? Das sogenannte Gutachten stillschweigend zu zerreißen und sich schleunigst nach einem neuen Sachverständigen für Fingerabdrücke umzusehen. Denn es ist nicht möglich, an einem Fingerabdruck zu erkennen, ob er von einem Mann oder von einer Frau stammt. Zwei hübsche Schnitzer, nicht? Ich gebe es zu. Aber vielleicht geschahen sie absichtlich, damit Sie den Obermoos für möglichst beschränkt halten sollten. Tja, wissen Sie, Verehrtester, das kann man so leicht hinten nachbehaupten. Auch das gebe ich zu. Ich will Sie auch nicht davon überzeugen. Leute wie Sie überzeugt nur der Erfolg. Und der Erfolg steht bereits hinter Ihnen in Gestalt zweier Kriminalbeamter. Schultes, führen Sie den Herrn möglichst unauffällig hinaus zu Ihrem Wagen. Jawohl, Herr Kriminalrat. Das war die 33. Folge von Kriminalrat Obermoos erzählt von Walter Gerdeis. Die Personen und ihre Darsteller waren Kriminalrat Obermoos Heinz Schimmelpfennig, der Minister Robert Seibert sowie Heinz Stöver, Otto Knurr und Uwe Dallmeier. Die Regie hatte Heinz-Otto Müller und diese Folge lief erstmals am 19. August 1960 im Hessischen Rundfunk. Es war schon eine mysteriöse Geschichte. Absolut. Und wenn ich ein Schurke wäre, dann würde ich mich auch Dr. Lazenius nennen. Dr. Mabuse gibt es ja leider schon. Wir brachten diese Hörspielkrimis in Erinnerung an den Schauspieler Heinz Schimmelpfennig. 132 Obermoos-Episoden entstanden zwischen 1959 und 70 und damit ist die Serie ein Rundfunkklassiker geworden. 1949 wurde Radio Frankfurt in Hessischer Rundfunk umbenannt und 1959 wurde dies hier vermeldet. Und erlauben Sie, dass sich der gestern 10 Jahre alt gewordene Hessische Rundfunk mit dem verabschiedet, woran ihn jeder von Ihnen auch ohne Stationsansage erkennen kann. Mit seinem elektronischen Pausenzeichen. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Hörspielraritäten aus alter Zeit. Die erste Folge im neuen Jahr und wir machen auch 2025 munter weiter und weiter. Immer donnerstags gibt es neue Folgen, zuerst in der ARD-Audiothek, aber auch überall sonst. Das wär's für heute. Sollten Sie noch mehr zu Hörspielen aus alter Zeit und über die Rundfunkgeschichte wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen ausdrücklich eine Sendung des Hessischen Rundfunks über den fiktiven Radiopionier Gerhard Pressler. Ein Leben im Ton heißt dieses dokumentarische Stück. Vielleicht auch ein fiktionales Stück, man weiß es nicht genau. Und das steht auch in der Audiothek. Ich wusste doch, dass Sie sich zum Detektiv eignen. Weitere Kriminalrat Obermoos-Folgen stehen noch im Podcast und kommen auch demnächst wieder hier in Kein Mucks. Damit können wir für heute zum Schluss kommen. Darf ich Sie dann einladen zum Hörspiel heute in einer Woche und Ihnen gleichzeitig danken für Ihre Teilnahme am heutigen Tage. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.